treten in Kiste rein. Du träumst von einem Familienhaus, doch dein Scheißtraum ist bald raus. Ja, du hast jede Woche getrunken. Jetzt soll ein bisschen drücken. Steckst du in die Kiste rein. Bleibst du noch kein Spießerschwein. Nichts wie in deine Kiste rein. Du träumst von einem Familienhaus, doch dein Schlafraum ist gleich aus. Du bist süß, verdammt, schließlich scheinbar.